Marschall Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und oberster Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, leitete eine Gefechtsübung der Angehörigen des der 525. Truppe direkt unterstellten Spezialoperationsbataillons der koreanischen Volksarmee. Auf dem Übungsplatz wurde er vom Vizemarschall der koreanischen Volksarmee Hwang Byung-so, Leiter der politischen Hauptverwaltung der koreanischen Volksarmee und den weiteren verantwortlichen Funktionären der Armee empfangen. An der Beobachtungsstelle hörte Kim Jong-un einen Bericht über die Einsatzbereitschaft der Angehörigen und Ausrüstungen des Bataillons und den Gefechtsübungsplan. Das Ziel der Übung war es, die Kampffähigkeit der Angehörigen des der 525. Truppe direkt unterstellten Spezialoperationsbataillons der koreanischen Volksarmee zu beurteilen und die Realisierbarkeit der Methode des Angriffs auf die bestimmten Objekte im Operationsgebiet Südkoreas zu bestätigen. Kim Jong-un erteilte den Befehl zum Beginn der Übung. Als er die tapferen Kämpfer, die angenommenen bestimmten Objekte der Feinde zerstören und ihre Kampfmissionen selbstständig und initiativ erfüllen sah, meinte er, dass sie wirklich ausgezeichnet seien und dass sich die Feinde nicht einmal richtig verstecken würden, geschweige denn vom Widerstand zu reden. Dabei lachte er über das ganze Gesicht her. Er schätzte die Offiziere und Soldaten hoch, die für den Einsatz im Krieg bei unaufhörlichen Übungen großartige Leistungen vollbrachten und das Bataillon zu einer unbesiegbaren Kampfformation verstärkten. Er betonte, die Angehörigen der Spezialoperationstruppe, die in Südkorea tapfere Kampfaktionen durchführen würden, sollten harte Übungen für Marschieren, Schießen, Schwimmen, Überwinden der natürlichen Hindernisse und Überleben im Freien unter den Umständen des Ersten Krieges durchführen und sich zu den tüchtigen Kämpfern des Partisanenkrieges entwickeln. An der Übung von diesem Tag sei es gut zu erkennen, dass in der ganzen Armee eine heiße Atmosphäre der Übung von Baekdusan herrsche. Auch im bedeutsamen Jahr 2017 solle man das Feuer der Übungsrevolution und der Verstärkung der Militärkraft bewirken, eine neue revolutionäre Wende bei der Kampf- und politischen Übung einleiten und dadurch die Kampfkraft der starken Revolutionsarmee von Baekdusan maximal verstärken. Kim Jong-un legte die strategischen Aufgaben für die Vervollständigung der Kampfbereitschaft der Volksarmee und die Verstärkung ihrer Kampfkraft, darunter die Durchführung der eigenständigen, modernen und wissenschaftlichen Übungen. Beim Treffen mit den Armeeangehörigen, die an der Übung teilnahmen, lobte er sie für die erfolgreiche Übung und ermutigte sie sehr. Danach schenkte er dem Spezialoperationsbataillon ein Fernglas und eine Maschinenpistole und ließ es mit dessen Angehörigen ein Erinnerungsfoto machen.